WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Jo, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen, wenn auch etwas kurzen Talkwoche. Und wir beginnen heute mit einer freien Themennacht. Und wir sind die ersten 9 Minuten alleine hier im Radio bei 1Live. Um 1:09 ungefähr kommt das WDR-Fernsehen dann dazu. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über alles Mögliche und Unmögliche, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Gast ist Cora. Cora ist 45. Guten Morgen, Cora. Hallo. Hallo, Cora. Weswegen rufst du an, Cora? Ich bin Angehörige von einem psychisch kranken Menschen. Ja. Ich habe einen Lebensgefährten, der ist schwer traumatisiert. Und da hat man so seine Probleme. Wie alt ist dein Lebensgefährte, Cora? Der ist etwas jünger als ich. Also ein wenig jünger? Ein wenig jünger, ja. Und er ist schwer traumatisiert, sagst du? Schwer traumatisiert. Warum? Was ist passiert? Er hat in seinem Leben mehrere Gewalterfahrungen gemacht, schon von klein auf. Gewalterfahrung? Ja, also ist fast totgeschlagen worden. Von wem? Und, von seinem Vater. Ja. Und später auch von seinem besten Freund. Aha. Und dazwischen halt auch sehr viel, also hat auch sehr viel schlimme Erfahrungen mit Menschen gemacht. Schlechte Erfahrungen gemacht? Sehr schlechte Erfahrungen, ja. Wie lange kennt ihr euch? Wir kennen uns 7 bis 8 Jahre. Das heißt, als du ihn kennengelernt hast, natürlich ging es ihm entsprechend auch schon schlecht. Richtig schlecht. Richtig. Oder ist er in einer Behandlung? Ja. Wie lange schon? Also der Zusammenbruch, der war vor 3 Jahren. Und da haben wir so unsere Odyssee durch die Psychiatrien gemacht. Und jetzt ist er aber in einer richtig guten Klinik. Für mehrere Monate. Wie viele Monate? Im Moment sind es 3. Ich verstehe aber dich akustisch ein bisschen schwierig. Im Moment sind es 3. Ja genau, halt das mal ein bisschen anders, dann versteht man dich besser. Aber Ende ist offen. Das heißt, er ist im Moment noch stationär und wird dort stationär behandelt. Genau. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass das für einen Angehörigen sehr schwierig ist. Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht erklärst du oder erzählst du mal die für dich schwierigsten Situationen in dieser Partnerschaft. Das Problem bei Traumata oder bei schwer traumatisierten Menschen, also posttraumatisches Belastungssyndrom, ist, dass sie halt Flashbacks haben und triggern. Und man muss sich das so vorstellen, wenn wir eine schlechte Erfahrung machen, normale Menschen, bei denen kein Traumata ausgelöst wird, dann erinnert man sich daran, fühlt sich vielleicht auch nicht so gut, aber man weiß, es ist vorbei und man ist sicher. So, ein traumatisierter Mensch erinnert sich auch. Das kann alles Mögliche als Auslöser sein. Ja. Und der ist dann aber, dem fehlt so der Zeitstempel. In dem Moment erlebt er das immer wieder, als wenn es gerade passiert. Und ist entsprechend fertig, erschöpft und verzweifelt. Kann sich verschiedenartig äußern. Wie oft kommen denn solche Flashbacks bei deinem Freund? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann einmal am Tag sein, das kann auch mehrmals am Tag sein, das kann über Minuten anhalten, das kann sein, dass er aggressiv wird, das kann sein, dass er völlig erstarrt ist und es ist ganz schwierig, wie man da reagiert, ne? Wie man da richtig reagiert. Wie hält man das einen so langen Zeitraum aus? Ich weiß es nicht. Gab es Momente, wo du selbst für dich sagtest, ich liebe ihn, aber ich kann nicht mehr? Ja. Ja. Ja, im Moment. Im Moment ist das so. Im Moment, ja. Und da hat auch viel, da haben auch viel die Psychiatrien mit zu tun, weil man als Angehöriger, mir wurde alles unterstellt, mir wurde unterstellt, also er hat, als er das erste Mal in die Klinik ging, hat er die Ärzte von der Schweigepflicht befreit, weil er sagte, er braucht eine Sicherheit, dass jemand da ist, der ein bisschen drauf guckt. Das braucht er einfach. Und man macht, da wird einem unterstellt, man würde den Menschen dominieren wollen, man will den benutzen und man wird im Endeffekt außen vor gelassen. Man weiß nicht, was ist jetzt da los, Ja, das heißt, du hast nicht nur die, ich sag's mal in Anführungszeichen, die Baustelle, dein Partner, sondern da ist auch noch die Baustelle, die Ärzte schafft und wie die mit dir umgehen. Ja, und man will ja helfen. Ja. Man will ja alles richtig machen. Und das Problem ist halt, dass man ganz, ganz viel falsch macht, weil man einfach nicht genug weiß. Und was? Da würde ich mir halt mehr wünschen, dass man irgendwie viel mehr Informationen kriegt. Mhm. Dass man einfach vielleicht auch mehr mit einbezogen wird, dass man auch Dinge einüben kann, wie man sich verhält. Und aber Cora, es gibt ja mittlerweile aus allen Themenbereichen gibt es Selbsthilfegruppen. Und es gibt aus diesen Themenbereichen auch Selbsthilfegruppen von Angehörigen der Betroffenen. Hast du dich da mal schlau gemacht? Ja, da habe ich mich schlau gemacht. Da werde ich auch nächste Woche hingehen wahrscheinlich. Ah, das finde ich sehr gut. Ich glaube, dass man da schon mal einen Anlaufpunkt hat und einen guten Erfahrungsaustausch machen kann, damit man selbst nicht auch noch mit hineingezogen wird in diese schwierige... Naja, ich stelle halt fest, irgendwie man achtet nicht mehr auf sich selber. Genau. So meinte ich es gerade, ja? Genau, man guckt nur, also im Endeffekt, ich bin jetzt im Moment an einem Punkt, wo ich sage, ich muss einfach auch mal wieder an mich selber denken. Ja, sonst wirst du krank. Genau. Mhm. Und was hält dich denn an deinem Freund, an der Beziehung? Wenn er jetzt gerade nicht diese Probleme hat, dann ist das einfach der unfassbar liebste Mensch der Welt. Mhm. Das ist ja so das Problem, gerade weil er so ein lieber Mensch ist, ist ihm ja wahrscheinlich auch viel dadurch passiert. Ne? Also Cora, ich rate dir wirklich dringend, also diese Selbsthilfegruppengeschichte auf jeden Fall zu machen, aber ich rate dir parallel dazu auch dringend, dass du dir auch einen psychotherapeutischen Rückhalt suchst, damit du lernst, damit umzugehen und auch Grenzen zu setzen, denn nur eine gesunde Cora kann gut für den Freund sein, nicht eine auch seelisch angeschlagene. Ja, mit den Grenzen setzen, das ist immer so ein Problem. Bitte? Dieser mit den Grenzen setzen ist immer so ein Problem. Erstmal, weil man da auch auf sehr viel Widerstand wiederum stößt. Das löst ja dann auch wieder bei dem Partner sehr viel Ängste aus. Wie, wenn du zu einem Therapeuten gehst, löst nein, das? Nein, wenn ich Grenzen setze. Ach so, Grenzen, ja, ja. Wenn ich Grenzen setze, klar, versuche ich das, aber es löst extrem viel Ängste dann auch wiederum aus der süßen Gratwanderung. Es ist natürlich eine Kunst, du musst es ja nicht ständig benennen. Aber es geht ja darum, dass du schützt, dass du dich etwas schützt, um stabil zu bleiben für dein Leben und letztendlich dann auch für sein Leben und eure Liebe. Genau. Wird von Seiten der Kliniken keine Hilfe angeboten für euch, die Angehörigen? Die Klinik, in der er jetzt ist, die bietet Angehörigen-Seminare an. Wir haben auch Paargespräche. Und jetzt hatten wir eine Krise und da habe ich dann auch eine Mail geschrieben und jetzt haben wir auch nochmal ein langes Paargespräch, weil es im Moment so ein bisschen auf der Kippe ist. Das muss ich aber wirklich sagen, ist die erste Klinik, wo ich sowas erlebe. Finde ich eigentlich traurig, dass das nicht eigentlich üblich ist. Das ja, also wir waren vorher mal in der Klinik, da hatten wir dann so ein Paargespräch, das ging 20 Minuten, das war ein Witz. Und danach hatten wir irgendwie einen riesen Streit, als er hier zu Besuch war. Wir mussten dann ja am Wochenende immer so Besuche machen nach Hause und zu ihm. Ja. Und der ist dann war so eskaliert, dass ich ihn im Endeffekt rausgeschmissen habe und er ist dann in die Klinik zurück und da haben sie mir mehr oder weniger gesagt, ja, seien Sie froh, dass Sie los sind. Cora, ich möchte sehr gerne, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprichst, der dir sicherlich da noch ein paar gute Ratschläge geben kann, wie du vorgehen solltest. Auf jeden Fall musst du was machen, da bin ich ganz, ganz sicher. Ich bitte dich aufzulegen. Ja. Und dann. Ich wollte nur eins noch sagen. Ich möchte gerne, wenn Angehörige von psychisch kranken Menschen zuhören, dass sie auf jeden Fall sich einer Angehörigengruppe anschließen. Sehr gut. Weil der normale Freundeskreis, der kann der kann das nicht leisten. Genau. Liebe Cora, du legst bitte auf, Frank ruft dich gleich zurück. Alles Gute, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt kommt das wieder Fernsehen gerade dazu, sehe ich hier auf dem Monitor. Es handelt sich um ein paar Sekunden noch. Und dann sind wir alle vereint. Und dann geht's weiter hier bei uns. So, meine Lieben, jetzt sind wir hier versammelt alle. Willkommen auch an die Fernsehzuschauer. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier in 1Live schon angefangen. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute am Dienstag. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. www.domian.de. Hier ist Sadik, 23. Guten Morgen. Ja, hi. Hallo Sadik. Hi. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, da zu sein. Über was möchtest du reden? Irgendein Problem. Ich habe ein Problem, und zwar habe ich eine Freundin, ich bin Marokkaner und sie ist keine Marokkanerin, sagen wir so. Ist sie Deutsche? Sie ist Deutsch-Polin. Deutsch-Polin. Genau. Ich gehe mir davon aus, dass du Moslem bist. Ich bin Moslem, genau. Und Deutsch-Polin klingt nach Katholik. Sie ist katholisch, genau. Okay. Sie ist jetzt nicht streng katholisch, mhm, aber ihre Mutter, sagen wir jetzt mal so, also von ihrer Mutter aus weiß ich das, dass sie auch öfter mal in die Kirche geht oder so, aber im Großen und Ganzen, ja, sie nicht so ganz, aber die ist katholisch getauft. Ja, wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind am 1.11. sind wir dann 4 Jahre zusammen. Jetzt ahne ich schon, dass es da wahrscheinlich Probleme bei den jeweiligen Eltern gibt, wegen eurer Verschiedenartigkeit. Kann das genau sein? Genau. Was sagen, das fangen wir mal so an, was sagen ihre Eltern zu dir? Ihre Eltern haben in den ersten Monaten von mir nichts gehalten. Nichts gehalten? Nichts. Haben sie dir denn die Chance gegeben, dass sie dich kennenlernen können? Ich durfte mich auch vorstellen, alles drum und dran. Es war auch eigentlich, wir waren zusammen essen bei ihr, ne? Mhm. Ich sag mal so 1-2 Tage später war ich dann halt wieder da, um sie abzuholen, nur dann hieß es vom Vater aus, sie hat keine Zeit. Also ich konnte sie auch telefonisch nicht erreichen. Wie alt ist sie denn? 21. Da darf der Vater einfach sagen, sie hat keine Zeit? Es hat sich zum Glück mit der Zeit gelegt. Ja. Also ich habe sie dann später erreicht und sie hat dann halt gesagt, sie hatte Stress mit den Eltern wegen mir hin und her. Nach, ich sag mal, 2-3 Monaten war es mit ihren Eltern alles soweit okay, wir konnten uns aussprechen. Mhm. Und inzwischen akzeptieren sie es auch so, wie es ist. Also sie sagen, Hauptsache, sie ist glücklich. Ach so, okay, das ist ja schon mal beruhigend. Wie ist es bei deinen Eltern? Was sagen sie über deine Freundin? Sie wissen, dass wir zusammen sind, aber sie dulden es immer noch nicht. Sie dulden es immer noch nicht? Nein, absolut nicht. Ist das der Grund deines Anrufes auch? Das ist der Grund meines Anrufs. War deine Freundin denn auch zu Besuch in der Familie und hat sich vorgestellt? Sie war zweimal bei uns, mhm, ne? Also an der Anfangszeit, wo mhm, ich bei ihr war, sie war bei mir, um halt, ne, mit der Familie ein bisschen, die Familie ein bisschen kennenzulernen. Ne? Und die Familie wohnt auch in Deutschland, deine Familie? Ja klar, wir wohnen mhm, alle hier, ich bin hier geboren, also okay, alles gut. Ne? Ja. Aber meine Eltern haben da von Anfang an gesagt, nee, das geht so nicht und das können wir so nicht akzeptieren. Sagen die nur, wir akzeptieren das nicht, oder machen die dir richtig Druck, dass du dich von ihr trennen sollst? Inzwischen kommt ein bisschen mehr Druck auf, dass ich mich von ihr trennen soll, weil ich habe kaum mehr Freiheiten. Also sobald ich draußen bin, befürchten sie, dass ich, auch wenn ich mit Kollegen unterwegs bin und sie wissen, dass ich mit meinen Kollegen unterwegs bin, rufen sie trotzdem an, dass wenn ich meine Kollegen irgendwie lasse und darüber gehe oder so, dass sie auch die Gewissheit haben, dass ich nicht da bin. Ich habe sie auch ein paar Mal unterwegs mhm, getroffen. Mhm. Ob es jetzt Zufall war, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Du hast die Eltern unterwegs getroffen? Meine Eltern. Das heißt, die haben die nachspioniert, haben geguckt. Ich möchte denen nichts unterstellen. Also es wäre jetzt zu sagen, ich habe sie zufällig getroffen. Wie viel Mal waren die war deine Freundin bei den Eltern? Bei meinen Eltern? Hm? 2 Mal. Wie war die Stimmung? Wie war die Stimmung, als sie dort saß? Angespannt. Wurde über Religion und Tradition gesprochen? Das habe ich meinen Eltern schon vorher gesagt, dass sie katholisch ist und mit dem Islam überhaupt nicht in Verbindung steht. Also haben sie es auch gar nicht angesprochen? Nein, sie haben sie selber nicht angesprochen, nur wo sie weg war beim ersten Mal, hieß es dann, weiß Bescheid, das werden wir so nicht hinnehmen. Und dann habe ich gesagt, lernst du erstmal richtig kennen, ich habe Druck aufgebaut, habe gesagt, pass auf, Mama, Papa, das ist ein vernünftiges Mädchen, lernst du erstmal kennen und seid doch froh, dass ich so ehrlich zu euch bin. Und dann kam sie zweites Mal und beim zweiten Mal haben sie gesagt, beide raus hier und du kommst in einer halben Stunde wieder nach Hause, du kannst nach Hause fahren. Beide raus hier? Ja. Also in Anwesenheit deiner Freundin haben die haben uns beide halt vor der Tür geschickt, haben gesagt, so, du fährst jetzt nach Hause und bist in einer halben Stunde wieder hier, du sorgst dafür, dass sie zu Hause halt ankommen, wir wollen keine Probleme deswegen haben. Du fährst nach Hause und bist in einer halben Stunde wieder hier und dann gab es zu Hause noch ein bisschen Terror. Ne? Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja, ich wohne noch bei meinen Eltern. Mhm. Ja, ich mache derzeit eine Ausbildung und kann mir keine eigene Wohnung leisten. Hast du Geschwister? Ja, 2 Geschwister. Wie alt sind die? Eine ist 6, die andere ist 8. Achso, die sind verstehen das noch alles nee, nicht nee, so. Nee, ich wollte gerade fragen, wie die Geschwister denken, aber da geht das nicht. Nee, die verstehen das alles noch nicht so. Wie siehst das Problem, du jetzt? Das Problem ist, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie, was ich jetzt machen soll, genau, weil einerseits steht meine Mutter teilweise hinter mir, aber mein Papa macht ein bisschen mehr Druck, ne? Also die Mutter ist, wenn, eher die Liberale. Ja, sie beruhigt ihn halt öfter mal, ne? Und sie sagt dann halt zu mir, das wird schon, mach dir keinen großen Kopf darum. Aber einerseits, im Vorteil, sagt sie natürlich, ich halte deinen Vater und was er sagt, das wird halt gemacht. Das heißt, eine Heirat ist undenkbar für deine Eltern? Auf gar keinen Fall. Ich meine, das Zusammenleben ist denkbar für die. Ich hatte neulich auch einen Anrufer, der genau etwas Ähnliches erzählt. Da ging es um eine arrangierte Heirat. Das war ein ähnliches Gespräch und eine ähnliche Problematik. Und ich bin immer so fassungslos, wenn ihr das erzählt, weil ihr wollt doch, mit ihr meine ich jetzt ihr jungen Leute, die so in den beiden Kulturen groß geworden sind. Du bist hier geboren, du kennst unsere Geflogenheiten und du kennst natürlich auch die Geflogenheiten deiner Kultur. Aber ihr wollt ja glücklich sein, ihr wollt ja euer Leben leben. Ja, das ist es ja. Und darum geht es doch letztendlich nur. Und alle Eltern sollten doch auch das Anliegen haben, das Glück ihres Kindes zu wollen, dass das Kind glücklich wird. Ja, das möchte meine Mutter auch. Sie sagen ja auch nicht, du sagtest gerade irgendwas von, also meine Eltern kommen jetzt nicht dahin und sagen so, wir haben jetzt eigentlich die Heirat, du jetzt fertig. Damit kommen sie nicht an. Das ist undenkbar für mich. Nur das Problem ist, sie akzeptieren nicht diese Beziehung, die ich derzeit führe. Lass mich nochmal fragen zu deiner Freundin. Du sagst, sie ist nicht so eine Überzeugte, aber sie ist schon Christin. Sie glaubt an Gott. Richtig. Und sie geht ab und zu in die Kirche. Sie geht mit ihrer Mutter ab und zu in die Kirche, das weiß ich. Weißt du, eigentlich müsste man ja jeden gläubigen Menschen damit überzeugen können, indem man sagt, pass auf, diese junge Frau glaubt auch an Gott. Es ist nur ein anders definierter Gott wie unser Gott, aber sie glaubt auch. Und letztendlich müsste das doch schon überzeugend genug sein, dass man sagt, ja okay, wir haben halt einen anderen Glauben, aber wir glauben auch und wir wollen ja nur das eine, wir wollen das Gute. Beide Religionen wollen im Herzen das Gute. Das denke ich ja genauso wie du. Also beide haben ja irgendwo ein Ziel, ne? Also, ja. Aber das Problem ist einfach nur, Jürgen, ich kann meine Eltern nicht davon überzeugen, dass sie gut genug für mich ist, sagen wir mal so. Ja, aber du kannst aber auch nicht deine Freundin verlassen, nur weil deine Eltern sie nicht wollen. Das habe ich ja bis jetzt auch nicht gemacht. Nee, ich sag ja so, da gibt's ja keinen Kompromiss. Entweder man geht den Weg oder man geht den Weg. Ja, ich weiß. Also die Situation, die du gerade beschrieben hast von dem Anrufer, ich habe das bei YouTube gesehen. Diese Sendung mit dem, ich weiß nicht, wer es war. Der heiraten soll in, weiß nicht, genau, ein paar Tagen. Genau. Und er in ihm hat es schlimmer erwischt als mich, sagen wir mal ja, so. Ja, das war härter noch als bei dir. Das sehe ich auch so. Also ihm wünsche ich, wenn er zuguckt, alles Gute. Ne? Sehr nett. Sadik, was ich dich gerade noch zu eurer Beziehung fragen wollte, wie führt ihr die Beziehung? Ganz normal? Habt ihr Sex? Und wir führen alles ganz normal. Wir führen die Beziehung allerdings eher draußen quasi. Also wir sind ab und zu bei ihr, aber im Großen und Ganzen müssen wir uns draußen aufhalten. Und wenn überhaupt bei ihr und wenn wir uns in der Umgebung bei uns aufhalten, dann wird es relativ schwierig, weil sehr viele mich kennen und wenn das rausgehen kann, sollte wieder er bei mir unterwegs, dann geht es wieder zu Mama und ihr wieder zum Papa und warum warst du mit dir unterwegs und das geht so nicht und Aber das verkompliziert ja so intime Situationen auch sehr, wenn er komplett, das beeinflusst die ganze Beziehung, egal worum es geht. Ob es mal, weiß ich nicht, man stellt sich ja mal nach 4 Jahren vor, mal zusammen im Urlaub zu fliegen oder so. Das machen ja andere Paare genauso. Nur das Problem ist, es geht nicht, weil ich kann nicht mal rausgehen, ohne dass meine Eltern denken, ich bin mit ihm unterwegs. Sadik, ich finde, das habe ich ja dem Anrufer damals auch gesagt, oder vorige Woche auch gesagt, ich finde, dass ihr in einer solchen Situation seid, ihr müsst euer Recht durchkämpfen. Das ist euer Leben. Ich weiß, das ist alles schwierig und es ist leichter gesagt als getan, aber ihr müsst es tun. Das ist eine Frage der Emanzipation von den Eltern, dass sie verstehen, dass sie nicht über euch bestimmen dürfen. Vielleicht führt das sogar dazu, dass es eine Weile zu einem Bruch kommt, was schlimm genug ist. Aber dann ist es so, da muss man das auch aushalten. Du kannst ja, dir doch von deinen Eltern nicht vorschreiben lassen, mit welcher Frau du zusammen sein sollst. Du lieber Gott. Das habe ich ja gerade gesagt. Das ist nicht das Problem. Also sie schreiben mir nicht vor, mit welcher Frau ich. Das ist ja das, was mich ein bisschen aufregt, weil die stellen mir jetzt nicht eine hin und sagen, so, das ist die richtige und das nee, ist die falsche. Nee, natürlich nicht. Sicher. Die sagen einfach nur, das ist die falsche. Und wenn du denen sagst, ja, dann bietet mir eine Alternative, wie ich leben soll, dann kommt keine Antwort. Das heißt nur, das ist die falsche. Na gut, aber ist ja klar, wenn du jetzt ein Mädel aus dem Kulturkreis deiner Eltern hättest, mit dem gleichen Glauben, wäre es wahrscheinlich einfacher. Darauf wird es hinauslaufen. Darauf wird es hinauslaufen. Ja, so habe ich das verstanden, das Problem, ja. Nur, möchte ich nicht? Das steht ja auch jetzt nicht zur Debatte, weil du deine Freundin hast, weil du deine Freundin liebst. Richtig. Und deshalb, finde ich, musst du auch zu deiner Freundin stehen. So hart das in der Familie ist. Das ist der Kampf, den ihr... Ich stehe zu ihr. Ich stehe zu 100% zu ihr. Also das wird man mir nicht so schnell kaputt machen lassen. Sonst wäre ich in den letzten 3,5 Jahren... Mhm. Da kann ich nur für dich hoffen, dass du bald so viel Kohle verdienst, dass du dir eine kleine Wohnung nehmen kannst oder dass ihr euch zusammen eine kleine Wohnung nehmen könnt und euer Leben leben könnt. Ja, das hoffe ich hier auch. Es ist einfach nur, also an alle, die da draußen, die zuhören, ne, mir ist egal, echt, kämpft darum, lasst euch nicht unterkriegen, das bringt alles nichts. Werdet glücklich. Sehr gut. Lassen wir es so stehen, Sadik. Ja. Viel Glück also, und alles. Wir werden mal Eltern sprechen und dann. Mach das, auf jeden Fall. Dir alles Gute, ne? Dir auch alles Gute und deine Danke Freundin dir. Auch. Tschüss. Danke, ciao. 0800 220 50 50. Ich hab's nicht gesehen übrigens. Ich hab den, ich sag ja immer noch Grand Prix. Also den, ich hab's am Samstag nicht gesehen. Ich weiß aber ganz viel darüber. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann. Sehr gerne auch. Hier ist Inge. Inge ist 68. Guten Morgen. Genau, und ich wollte mit dir über Ach, den Inge, Grand Prix reden. Das glaubt mir jetzt kein Mensch. Dass ja, du jetzt, doch. Ich weiß es nicht. Wusste es wirklich nicht, dass du jetzt zu dem Thema... Ja, Inge, sehr schön. Also, ich habe mir angeguckt, und das war das letzte Mal, dass ich mir angeguckt habe. Siehst du, und ich bin dieses Jahr schon früher ausgestiegen. Ich habe am Freitag schon gesagt, nee, ich habe keinen Bock, ich gucke nicht. Ich habe das erste Jahr in meinem Leben, glaube ich, dass ich ihn nicht geguckt habe. Ne, ich habe eine ganze Zeit lang, in 90er Jahren, aber das war privat, das hing also mit meinem Mann zusammen und da habe ich ihn also auch lange Zeit nicht geguckt. Und dann habe ich also nach der Trennung, habe ich also dann wieder ESC geguckt, wenn ich dazu kam, wenn ich also dann gerade. Und das schönste Geburtstagsgeschenk war für mich Lena, die gewonnen hat Natürlich. Zu meinem Geburtstag. Ach, zu deinem Geburtstag. Na, das hat also gepasst. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. So, jetzt sag du bitte und, was. Ja, und dann war ich wieder begeistert. Ja, und... dann, ich verstehe nicht, was hat Australien bitteschön beim ESC verloren. Ich glaube, das weiß keiner so richtig. Und selbst Australien dürfte es ja nicht ausrichten, wenn sie denn gewinnen würden. Ja, das ist klar. Also das wäre ja auch ein Witz, also wenn dann Europa nach Australien fahren müsste. Ja. Und aber sag bitte was zu unserem Beitrag. Ich fand die so niedlich, die Kleine, die Kim. Die hat super vorgetragen, also das war einfach auch von der Atmosphäre her und so. Die Leute im Publikum, die da saßen, die waren begeistert von dem Mädel, die haben applaudiert und sie ist ja hinterher noch hingegangen und hat im Anschluss an das Lied Danke Europa gesagt und ja, die ist so herzlich, die Kleine, und hat eine super Stimme. Kommt sie auf den letzten Platz. Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Das hat mir für sie auch wirklich sehr leid getan. Ein ganz junges Mädel und so einen großen Auftritt und gleich so reinfallen. Weil ich glaube, dass sie zu süß rüberkam. Sie kam ja fast als Kind rüber. Ja, und ich klar, glaube, das Publikum wollen da junge, sexy Frauen sehen und nicht so... Sie haben ja auch noch nicht immer so viele Punkte bekommen. Ja. Da waren attraktive Frauen dabei, die also super Figuren hatten, super angezogen waren und so weiter. Und also, dass die Ukraine dann also damit gewinnt mit dem Lied, also das habe ich also auch nicht kapiert. Ja, so schlecht fand ich es nicht. Nee, also mir hat es nicht gefallen. Ja. Ich hab jetzt schon gesagt, meine Vorfahren von meinem Vater her sind Hugenotten. Mhm. Die sind aus Frankreich vertrieben worden. Meine Vorfahren auch. Ah ja. Ja. Wusstest du, dass die im Spreewald angesiedelt sind? Nee, meine Vorfahren sind in Westpreußen angesiedelt worden. In der Nähe von Danzig. Also ich habe auch später bei einem Arbeitgeber, habe ich also dann, ja, konnte ich so im Internet ein bisschen gucken. Und da habe ich festgestellt, dass also mein Mädchenname im Spreewald, also da gerade so im Osten, sehr häufig vorkommt. Jetzt bin ich gespannt, was das... Mitarbeiter, die also den gleichen Mädchennamen hatten, also den gleichen Namen hatten wie ich. Jetzt bin ich gespannt, wie du die Kurve zum ESC bekommst. Ja, also ich bin an und für sich sehr europäisch. Ja. Also ich fand den spanischen Beitrag sehr gut, ich fand den belgischen sehr gut und der italienische, den fand ich auch top. Mhm. Ja. Und das Mädel, die war also auch super. Ja, die sind alle irgendwo hinten gelandet. Mhm, ja. Also Malta war auch noch sehr schön. Ja. Also ich bin für Rhythmus und obwohl ich also ja nicht mehr die Jüngste bin, aber ja. Meine Tochter sagt schon immer, also Mama, du bist nicht normal, also du, was du für Musik hörst. Also ja. Die Bild-Zeitung hat am Wochenende schon geschrieben, er muss wieder ran, nämlich Stefan Raab. Ja, ja, genau, ja. Der, vielleicht. Der kommt also wahrscheinlich wieder irgendwo in die vorderen Ränge. Ja, man weiß es also, nicht. Also, vor allen Dingen, ich verstehe auch nicht, da sind so viele Länder nicht mehr mit dabei gewesen. Mhm. Der irische Song. Gut, ich habe diese Auswahl, die habe ich jetzt nicht sehen können, von der Zeit her. Sag mal, Inge, Portugal war nicht dabei. Findest du denn richtig, dass wir da so Newcomer hinschicken? Oder wäre es klüger, wirklich einen gestandenen Sänger oder eine gestandene Sängerin dort auftreten zu lassen? Ich meine, letztes Jahr, das war ja auch nicht mehr unbedingt ein Newcomer, das Mädel. Ja, die da gesungen hat. Ja, die kannte ich auch nicht. Und das Lied war auch nicht schlecht. Ja. Ja? Und dass man, die war also letzte Woche, war die beim Markus Lanz in der Sendung gewesen. Die hat also berichtet, die ist hinterher fallen gelassen worden wie eine heiße Kartoffel. Siehst du, ja? ich habe jetzt zum Beispiel den Namen schon vergessen von der letzten Teilnehmerin. Weißt du, Ina? Ann-Christine. Ja, genau. Meine ich ja, die. Ja, kann sein. Ann-Christine. Ja. Ja. Ich meine, sie ist also jetzt auch wieder tätig und sie macht, man hatte ihr vorher Tourneen versprochen und alles und das ist jetzt alles nicht mehr wahr, nachdem sie den letzten Platz gemacht hat. Wie wär's denn mit Helene Fischer? Ja, ne? Ja, wahrscheinlich muss man so jemanden sehen. Ich meine, sie hat so einen Mega-Erfolg bei uns. Warum vertritt sie uns nicht mal in der Welt? Das wird doch ein... Helene Fischer oder Andrea Berg, solche Leute vielleicht. Lieber Andrea, lieber Helene Fischer. Ja, Andrea Berg, die hat ja eine super Figur. Ja, natürlich. Sie ist auch immer sehr sexy angezogen. Eben, ja. Vielleicht. Also, vielleicht Inge, du gehst jetzt ganz raus aus der Veranstaltung, guckst es nächstes Jahr nicht mehr. Ich guck's nicht mehr. Ach, ich ärgere mich nicht mehr. Das sagst du jetzt. Ja, mal, nee, ich guck's nicht mehr. Mal abwarten, wer für uns auftritt. Vielleicht ist es dann wieder spannender. Ja. Ja. Ich wollte dir noch gerade etwas sagen. Bitte. Das war vor 14 Tagen, 3 Wochen, war ein Beitrag, ein Anrufer, der also auf Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Mhm. Und dann hast du hinterher gesagt, du machst keine Kreuzfahrten. Genau. Weil das ist so Bespaßung. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin leidenschaftliche Kreuzfahrerin. Ich habe jetzt auch wieder die nächste Kreuzfahrt geplant. Wie viel hast du schon gemacht? Ich habe jetzt 3 gemacht. Ja. 5 waren geplant insgesamt. Und ich habe also noch einige im Hinterkopf. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, Bespaßung. Ich kann der Bespaßung aus dem Weg gehen. Ja, ja? Ich glaube, das ist auch so eine Geschmacksfrage. Es gibt so Typen, die mögen das gerne und Typen, die sind da nicht so für geeignet. Ich würde also mich da schon gefangen fühlen auf dem Schiff, wenn ich da so lange drauf wäre. Gar nicht. Nur ein ganz kleines Beispiel. Wir haben ein Ehepaar gekannt. Wir wussten, die machen die gleiche Kreuzfahrt wie wir. Mhm. Ich fahre also immer mit Bekannten mit. Mhm. Und ab und zu fährt dann die Tochter von denen mit und dann teilen wir uns die Kabine. Mhm. Und da ist es so, wir wussten, die fahren also auch mit auf dem Schiff. Du wirst es nicht glauben, wir haben die am vorletzten Abend das erste Mal wieder gesehen. Wirklich? Wirklich? Ja. Wohin geht denn die nächste Reise? Die geht also jetzt runter nach Rom, mhm, weil ich will also im Heiligen Jahr in Rom mir da einen Petersdom angucken, mhm, und weil ich weiß nicht, ob ich das nächste Heilige Jahr noch erleben werde. Und Inge. Dann, ja, ich bin 68, ich werde jetzt den Monat 69. Ja. Und dann geht's hoch nach La Spezia, Florenz, Pisa, will ich mir dann anschauen. Dann geht's weiter nach Savona, da bleibe ich auf dem Schiff. Dann geht's rüber nach Marseille. Mhm. Und da will ich also dann ins Rhone Delta. Und dann geht's runter nach Barcelona. Da weiß ich noch nicht so 100%, also, was ich da mache. Also so eine Mittelmeer. Und dann rüber nach Palma. Ja. Und in Palma, da will ich also mit der Bahn rüberfahren nach Porto Sola. Ah, also du bist, verstehe ich jetzt nicht, du fährst immer ein bisschen Schiff und bist dann auf Land unterwegs, oder wie? Ja, genau. Ach so, ja, okay, das ist natürlich noch was anderes, als wenn man da ganz lange nur auf dem Schiff sich aufhält. Nee, nee, ich bin ja immer dann wieder, also wir haben einen einzigen Seetag. Mhm. Das ist dann wieder der Tag zwischen Palma und Rom. Mensch, du lässt es dir aber gut gehen. Das ist ja, ja toll. Und, Ich kann mich in die Kabine zurückziehen. Ich kann oben mich ins Buffet-Restaurant hocken. Ja. Da bin ich manchmal mutterseelen allein gesessen. Wie lange wird diese nächste Fahrt dauern? 7 Tage. 7 Tage. Darf ich fragen, was du zahlst? Jetzt halte ich fest. Die 7 Tage rein auf dem Schiff kosten mich 233 Euro. Das ist ja Schnäppchen. Ja. Ich muss dazu sagen, wir sind in dem Club drin. Weißt du, darf ich das Schiff nennen? Ja, kannst du. Die Reederei ist Costa. Ja, ja. Ist ein Costa Club. Ja. Und das ist ein Schiff mit 2.500 Passagieren ungefähr. Mhm. Und du kannst also frühstücken, kannst du dich, das ist zweistöckig auf dem Schiff, da kannst du dich dann oben hinsetzen, da hockst du meistens mutterseelen alleine. Mhm. Und natürlich, es sind überwiegend Italiener da. Mhm. Ja. Dann aber ist auch Lebensfreude da. Da ist das ist herrlich, da ist Publikum. Ja, ja. Ich kann mich aber auch zurückziehen. Ja? Also, und von daher genieße ich das. Ich mag das. Ich kann in den Sparbereich, ich kann schwimmen gehen, ich kann Fahrrad fahren, Sporttrainer und so weiter und so fort. Weißt du, Inge, meine Beurteilung rührt daher, dass wir wahrscheinlich zwei ganz unterschiedliche Menschentypen sind. Ich bin der einsame Lapplandwanderer. Und du bist diejenige, die sowas sehr schön findet. Das ist ein ist halt eine Geschmacksfrage. Ich gönn's dir und wünsche dir eine Erbmasse. Mein Großvater war Seemann. Ah, siehst du, da haben wir's. Gute Reise und alles Gute wünsche ich dir. Viele schöne Reisen noch, Inge. Ja, ich habe noch eine Bitte. Ja? Kann ich auch eine Autogrammkarte von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Tschüss. Okay. Tschüss, danke, Inge. Ja, ciao. Tschüss. Und dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja. 1:32 haben wir. Hier der Hinweis auf unser Thema. Morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Geräusche. Und ich möchte euch fragen, ob es bestimmte Geräusche gibt, die euch an etwas Spezielles erinnern. An etwas Schönes oder vielleicht auch etwas weniger Schönes, vielleicht auch an etwas Trauriges. Erregen euch Gefühle? Welche Gefühle erregen euch? Und habt ihr vielleicht ein ausgefallenes Lieblingsgeräusch? Und wer möchte, kann uns sehr gerne auch sein Lieblingsgeräusch schicken. Und mal gucken, was da so kommt. Dann spielen wir das mal ganz kurz hier morgen Nacht ein. Also Geräusche. Welche Lieblingsgeräusche habt ihr? Und welche Erlebnisse verbindet ihr mit bestimmten Geräuschen? Ihr könnt euch wie immer anmelden per Mail domian@wdr.de oder ihr ruft morgen vor der Sendung oder nach der Sendung. Nicht nach der Sendung. Während der Sendung, vor der Sendung und während der Sendung an Thema Geräusche. Hier ist Heike. Hier ist Heike und sie ist 51. Guten Morgen, Heike. Morgen. Hallo, Heike. Hallo. Weswegen rufst du an? Wie soll ich das sagen? Ich kann nicht richtig lieben oder mich Liebe empfangen oder weitergeben. Ich habe da große Probleme bei. Also, woran merkst du das? Na, ich habe nicht dieses Prickeln oder diese Freude, wenn ich mit jemandem zusammen bin, den ich gerne habe. Hattest du das noch nie? Nein, hatte ich noch nie. Ich habe nie Liebe empfangen, nie erlebt und dadurch kann ich das auch nicht weitergeben. Du warst noch nie in deinem Leben wirklich verliebt? Nein. Dein Herz in Brand stand? Nein, noch nie. Noch nie? Nein. Hattest du denn schon mal eine Beziehung? Ich war schon zweimal verheiratet. Was hast du denn dann für deine Männer damals, zumindest am Anfang, empfunden? Sympathie. Aber nicht Liebe, weil ich gar nicht weiß, was Liebe ist. Ich weiß nicht, wie das Gefühl ist. Ja, wie stellst du dir Liebe vor, dass du sagen kannst, das habe ich noch nicht erlebt? Ja, zum Beispiel, dass ich sage, dass ich auf die Uhr gucke und es kaum erwarten kann, dass der Partner kommt, mhm, oder dass ich Kribbeln im Bauch habe, weil ich weiß, er ruft jetzt an, oder mhm, ich treffe mich jetzt mit ihm, und dass dann mein Gesicht ein einziges Lächeln ist oder so. Das hatte ich ja nicht. Ja, okay, die Richtung stimmt, die stimmt schon mal. Das ist wahr. Warum hast du dich dann auf deine Ehemänner eingelassen, wenn das nicht am Anfang so toll war? Naja, man hat sich sympathisch gefunden. Man ist dann auch irgendwann nach einer gewissen Zeit auch mal im Bett gelandet, und dann sind Kinder gekommen und schon hat man dann geheiratet. Mhm. Wie viele Kinder hast du? Es war eigentlich mehr so eine Vernunftsheirat dann. Ja, wie viele Kinder hast du? 4. 4. Und lebst heute alleine? Ja, ich lebe alleine. Sind die Kinder alle aus dem Haus schon? Na, die beiden Großen sind aus dem Haus, die beiden Kleinen sind beim Papa und ab und zu auch bei mir. Also wir tauschen uns immer. Stichwort Sexualität. Wie hast du denn dann, wenn da nie so eine Leidenschaft brannte, wie hast du Sexualität empfunden? Als notwendiges Übel. Ach, ohne Spaß? Ohne Spaß, ja. Nie Spaß gehabt beim Sex? Nein. Hast du einen Orgasmus mal gehabt mit einem Mann? Nein. Hast du einen Orgasmus mit dir selbst schon mal gehabt? Nein, auch nicht. Warum nicht? Nur weil ich weiß nicht, irgendwie mag ich mich nicht berühren. Mhm. Ist irgendwas Schlimmes in deiner früheren Zeit als Jugendliche, als Kind mit dir passiert in Sachen Sexualität? Ja, ich bin von meinem Adoptivvater missbraucht worden vom 7. bis 18. Lebensjahr. Vom 7. bis 18. Lebensjahr? Ja. Also deine ganze Jugend und ja. Ja, meine Jugend war also keine schöne Kindheit. Also, und ich bin dann auch noch zweimal vergewaltigt worden, und dadurch habe ich eigentlich zum Sex überhaupt keinen Bezug. Du bist über einen so langen Zeitraum missbraucht worden. Hat der Täter in der Zeit, in diesen vielen Jahren, war das Vergewaltigung, die er dir angetan hat? Also mein Adoptivvater hat mich missbraucht, und die Vergewaltigung war ein fremder Mann. Missbraucht heißt, er hat dich nicht zum Geschlechtsverkehr gezwungen, aber zu anderen sexuellen Handlungen. Also mein Adoptivvater hat schon Sex mit mir gemacht, ja. Ja, das meinte ich jetzt so, ja. Kurz ein Wort noch dazu. Ist dieser Mann je angezeigt worden? Nein, ich habe ihn nie angezeigt. Ich bin dann irgendwann abgehauen von zu Hause und bin nie wieder hingegangen. Ich habe ihn seitdem auch nicht wieder gesehen. Hast du damals deiner Mutter davon erzählt? Ja, sie wusste das. Sie hat mich selber auch noch bestraft dafür. Sie hat dich bestraft dafür? Ja. Nur waren damals die Zeiten anders. Bereust du das heute, dass du ihn nie angezeigt hast? Auf jeden Fall. Lebt er noch? Nein, er lebt nicht mehr, er ist gestorben. Und deine Mutter, lebt die noch? Die lebt noch, ja, aber ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Ja. Hast du ihr irgendwann mal, als du Erwachsener warst und dich befreit hattest von all dem, hast du mit ihr ein ernstes Wort gesprochen und ihr Vorwürfe gemacht? Das habe ich schon, aber ich bin noch nicht befreit dazu, weil ich habe all die Jahre alleine mit diesen ganzen Erinnerungen gekämpft, habe nie eine Therapie gemacht und ja. Weißt du, Heike, wenn du mir das erzählst, dann ist mir das völlig klar, dass du so Probleme hast, dich auf Menschen einzulassen, auf Sexualität, und dass du vielleicht in dem Sinne auch nicht lieben kannst, weil man dir so viel Leid zugefügt hat als Kind und Jugendliche. Und da sind so viele Narben, und wenn du noch nie in einer wirklichen Therapie warst, obwohl das dringend nötig wäre. Na, ich bin jetzt ich habe jetzt eine angefangen durch einen ganz lieben Menschen, der mir dazu geholfen hat. Mhm. Und bin jetzt seit einem Monat ungefähr in Therapie. Achso, und wie sind deine ersten Eindrücke? Na, ich bin danach immer ganz schön fertig. Mhm. Nach so einer Sitzung, aber ich denke mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Du sprichst diese schlimmen Vorkommnisse aus der Vergangenheit auch an? Ja, die arbeiten wir jetzt alle auf. Das mhm. ist gerade das, was mich so ein bisschen fertig macht. Ja, ich glaube, das macht einen auch zunächst fertig, aber wiederum wird das wahrscheinlich der einzige Weg sein, dass du schaffst, das in irgendeiner Form zu verpacken und zu verarbeiten, wenn das überhaupt möglich ist, aber irgendwie damit fertig zu werden. Mhm. Vielleicht kann es sogar sein, Heike, wenn du diese Therapie, wenn das erfolgreich verläuft, dass du dann auch einen ganz anderen Zugang zu dir, zu deiner Sexualität und auch zu deinem Liebesempfinden oder deiner Liebesfähigkeit vielleicht finden wirst. Hast du denn eine Therapeutin? Mhm. Ist das eine Frau, mit der du das machst? Ja, ich habe heute eine Frau. Hast du dir das auch mal gesagt, dass du nicht liebesfähig bist? Ja, na, sie wollte mir Wege zeigen, wie ich das wieder lernen kann. Mhm. Ich glaube das ja auch, dass im Rahmen dieser Therapie das möglich ist, dass du eine Chance dazu hast. Insofern ist es sehr, sehr, sehr gut, dass du das angefangen hast. Was glaubst du, warum hat das so lange gedauert, dass du diese Therapie jetzt machst? Na, warum das so lange gedauert hat, ich habe eine Mauer um mich herum gebaut und habe keinem das merken lassen, dass es mir schlecht geht. Ich habe für alle immer alles getan, ich habe immer gelacht, ich habe immer gelächelt und war immer fröhlich, aber innerlich habe ich dann fast eigentlich nur geweint. Und wie gut, dass du das jetzt verändert hast. Ja, durch meinen besten Freund, den ich jetzt habe, den Kalle, der hat mir geholfen und gesagt, du gehst jetzt zur Therapie und machst es. Und er hatte recht, ich habe es gemacht und es ist ganz gut. Ist das dein bester Freund oder bahnt sich da eine Beziehung an? Nein, es ist einfach nur mein bester Freund. Mein bester Freund. Hast du deinen Ehemännern damals von dem Missbrauch erzählt? Dem ersten habe ich das erzählt. Bei ihm kamen dann die Antworten, dazu gehören zwei. Und danach habe ich dann auch nichts mehr gesagt. Ehrlich, das hat er gesagt? Ja. Ich bin fassungslos. Wie kann man sowas sagen? Ja. Wie kann man sowas sagen, wenn man erzählt, dass man als Kind so ein Leid zugefügt bekommen hat? Und dann sagt ein erwachsener Mann, da gehören noch zwei zu. Ja. Ungeheuerlich. Hätte ich auch keine Silbe mehr erzählt. Nee, habe ich auch nicht. Und dann hast du dann habe ich ihm auch nichts von der Vergewaltigung erzählt, weil ich ja wusste, wie er reagiert. Und, Und dem zweiten hast du gar nichts mehr erzählt? Nein, weil ich davon ausgegangen bin, dass er genauso reagiert. Mhm. Und deswegen habe ich nichts gedacht. Du hast gerade gesagt, dass du zwei erwachsene Kinder schon hast. Ja. Wie alt sind die jetzt? Also meine Große ist 31 und mein Sohn ist 29. Mhm. Hast du den Kindern mal erzählt von deiner Vergangenheit? Nein, weiß niemand. Habe ich immer in mich hineingefressen und konnte ich irgendwann nicht mehr. Mhm. Wäre vielleicht irgendwann auch gut, das den Kindern mal zu erzählen. Dass sie einfach die Chance haben, ihre Mutter besser zu verstehen. Ich möchte sie lustig belasten. Die haben auch ihre eigenen Probleme. Nee, das ist, glaube ich, eine falsche Rücksicht, Heike. Ich glaube nicht, dass du sie damit belastest. Ich glaube, dass du ihnen sogar was schenkst, nämlich ein großes Vertrauen. Und du die Möglichkeit eröffnest, dass ihr vielleicht sogar einen anderen Umgang noch miteinander findet. Vielleicht denken die, das sind den Kindern viele Dinge bei dir aufgefallen in der Vergangenheit, die sie gar nicht so richtig verstehen. Vielleicht verstehen sie dich im Nachhinein besser, können dich besser begreifen. Na, ich habe alles aufgeschrieben, dann lesen das halt später. Mhm. Du hast ja den Schritt zum Therapeuten schon gemacht und dich dennoch heute bei mir hier gemeldet. Warum eigentlich? Weil ich denke, dass mir das hilft, dass mich das ein Stück weiterbringt nach vorne. Mhm. Wenn ich darüber rede. Und ich merke ja, dass mir das hilft, wenn ich darüber rede. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht schaffe ich das auch bei dir anzurufen. Finde ich eine gute Idee und einen guten Schritt. Und du hast das auch sehr, sehr, sehr klar und gut erzählt. Ich glaube, dass auch, je mehr man damit rausgeht, dass das immer weitere Schritte zur Hilfe darstellt. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, liebe Heike, weiter denn diese Therapie durchzuziehen, aber da habe ich auch keinen Zweifel dran, wie du es gerade geschildert hast. Und mit den Kindern kannst du ja mal überlegen, kannst du ja auch mit deiner Therapeutin mal besprechen, ob man irgendwann, das muss ja nicht gleich morgen sein, diesen Schritt mal unternimmt. Ja, man kann darüber reden. Richtig. Wenn du gerne jetzt noch ein paar Worte vielleicht auch mit meinem Psychologen noch sprechen möchtest, biete ich dir das gerne an. Ja, warum nicht? Ja, sehr gerne. Das ist der Frank heute Nacht und der Frank ruft dich gleich an, wenn du aufgelegt hast. Es kann ein paar Minuten dauern, aber er wird sich dann melden. Liebe Heike, alles Gute und vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, bitte, keinen Problem. Schönen Abend. Dankeschön, tschüss, ciao. 0800 220 50. Und hier ist Karim, 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Domia. Guten Morgen, Karim. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich komme aus Oberbeek. Aus wo? Aus Oberbeek, aus Düsseldorf. Ja. Ellerstraße. Und bei uns halt wird sehr viel Kriminalität. Karim, ich bin dir sehr dankbar. Du sprichst frei, ne? Mit der Freisprechanlage. Ja, ich sprich frei. Ja, nimm mal das richtig, bitte. Ach so, jetzt besser, ne? Das klingt nicht gut. Geh so nah wie möglich. Ja, wir versuchen das mal so. Okay. Okay, du kommst aus Düsseldorf und da gibt's, wo du herkommst, gibt es sehr viel Kriminalität. Ja, das ist also in der Nähe vom Bahndamm. Mhm. Das ist der Bus. Und da sind viele Nordafrikaner. Mhm. Also ich bin auch selber eins und halb Deutscher. Mhm. Und ich habe auch manchmal halt Angst darüber zu sprechen, weil da auch, wie gesagt, was soll ich denn sagen, viel geklaut wird halt. Vielleicht die Leute, die halt neu. Noch eine Frage zu dir. Du bist halb Deutscher und halb Nordafrikaner. Woher kommt deine afrikanische Familie genau? Genau, aus Marokko. Aus Marokko, okay. Halb Marokkaner, halb Deutscher. Genau. Bist also mein Vater ist Marokkaner. Okay. Bist du hier geboren in Deutschland? Geboren und aufgewachsen. Ja. So, hier gibt es viel Kriminalität, vor allen Dingen. Ja, leider. Mhm. Also die Leute, die halt keinen Job haben und keine Perspektive halt, werden dann halt, was weiß ich, in irgendwelchen Heims geschickt und kriegen keine Jobs. Mhm. Und wenn sie kein Geld haben, was machen die natürlich? Brechen in den Kellers ein, klauen Unterhosen von meinem Kollegen Ferrohut. Was? Die klauen Unterhosen? Ja, von meinem Kollegen Ferrohut. Mhm. Wie Unterhosen? Wie klaut man Unterhosen? Ja, zum Beispiel jetzt von der Wäsche halt Fahrräder, die brechen im Keller ein. Ach so, die Wäsche vom Keller halt. Ja, wahrscheinlich teure Modelle oder sowas. Ja, genau. Markenklamotten. Von den zwei Mopeds geklaut. Ich meine auch mit den Unterhosen. Irgendwelche Markenklamotten wahrscheinlich. Ja, das waren auch Markenunterwäsche. Ja, ja. Ja, wie gesagt, also da gibt es noch den Bahndamm, das ist ein Bus. Mhm. Und da stehen die alle halt. Und wenn du halt da vorbeigehst, da sagt man, hey, hast du mal einen Euro? Ja, und wenn du mal Nein sagst, ja, dann kriegst du entweder mal einen bösen Blick. Oder halt, ja, was weiß ich. Also mir ist bis jetzt nichts passiert, weil ich ja noch Glück habe. Ja, wahrscheinlich, weil du ähnlich vielleicht auch aussiehst. Nee, ich wohne ja auch selber da und ich weiß ja, wie es da halt abläuft. Mhm. Ja, denken die denn, dass du zu ihnen gehörst? Oder wie erklärst du dir das? Ja, die nehmen mich halt so auf, denke ich mir mal halt, aber wie gesagt, aber ich finde das halt nur traurig, die Leute brauchen echt Jobs, sonst wird die Kriminalität immer halt weiter steigen, Domian. Also du kannst auf jeden Fall bestätigen, dass die Kriminalität da sehr hoch ist, dass Einbrüche stattfinden, Diebstähle, Taschendiebstähle und so weiter. Ja, nur halt am meisten nur Kellereinbrüche bis jetzt. Mhm. Ich weiß ja nicht, die Leute brauchen halt gute Klamotten halt. Ja, verstehe. Und ich weiß ja nicht, wie die Stadt die halt unterstützt oder die Flüchtlingsheime. Also ich und mein Kollege Gabriel. Sind das denn Leute deiner Einschätzung nach, die wirklich frisch hier hingekommen sind oder sind die schon länger? Ja, genau, nee. Die Leute, die länger hier sind, die haben sich schon alle gut eingestellt hier. Die wissen, wie die sich zu benehmen haben halt. Mhm. Und das finde ich auch sehr super von denen, aber halt, man kann ja nicht alle beschuldigen, Domian. Mhm. Die Sache ist ja, wenn jetzt zwei, drei Idioten halt das machen, dann werden halt alle beschimpft. Ja. Und das finde ich auch sehr traurig. Ja. Ich habe einen Kollegen, der heißt Maid, und der ist halt ein lieber Kerl, der geht studieren, zieht sich halt ganz normal an, aber er kriegt keine Frau ab. Und zweimal kann ich dir sagen, warum. Warum? Ja. Seitdem, was in Köln passiert ist, kriegen wir keine Frauen mehr, leider. Ich verstehe. Obwohl wir nette, liebe Kerle sind. Wenn eine Frau halt sagt, nee, keine Zeit, dann akzeptieren wir das auch. Aber leider wird das halt anders gesehen. Was glaubst du, du hast es gerade schon angedeutet, was glaubst du, was man dagegen tun könnte? Den Leuten entgegenkommen. Aber die Leute müssen natürlich auch uns auch entgegenkommen. Wie denn? Sag mir dann bitte wie. Naja, indem man zum Beispiel auf keinen Fall kriminell wird. Ja, man muss ja auch den Leuten gewisse Chancen geben können. Da gebe ich dir recht. Die meisten Leute können ja nicht mal Deutsch hierher kommen. Genau, und deswegen müssen wir genügend Deutschkurse anbieten. Genau, und halt, jeder hat ja halt einen Traumberuf gehabt. Ich habe ja auch einen Traumberuf und den erlebe ich ja auch gerade, aber... Was machst du? Bitte? Was machst du? Ich bin bei der Deutschen Post. Okay. Wie kriegst du denn das da mit? Werden den Leuten nicht genügend Kurse angeboten zum Beispiel? Also, soweit ich mitbekomme, da wird nicht sehr viel geholfen, leider. Das ist natürlich skandalös, wenn das wirklich so ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen. Ich kann es ja nicht beurteilen. Ich höre mich ja nur um. Ich frage ja die Leute auch selber, ob die was machen wollen oder ob die hier halt, ne, pipapo Spaß haben wollen, aber. Nur droht ja gerade. Man kann ja nicht in den Kopf reinschauen, ne, Domian? Ist ja leider so. Nur droht ja gerade den Leuten, die aus den sogenannten Maghreb-Staaten kommen, eine Abschiebung, weil sie als sichere Herkunftsländer gelten. Weiß ja nicht, wegen was die verfolgt werden. Das ist ja auch die Sache. Mhm. Die meisten, okay, wenn das Leute sind, die werden echt, keine Ahnung, die haben da echt große Probleme, dann kann ich das echt, dann kann man das ja nachvollziehen, aber wenn man das halt ausnutzt und wenn es halt den Leuten da drüben gut geht, dann, ich verstehe das halt nicht, wir werden es halt nicht verstehen halt. Aber weißt du, Karim, wenn wir müssen du bist... Mal, die Leute müssen ja auch mal nach drüben schauen, wie es den Leuten geht. Dann ja, unbedingt. Auch sehr scheiße. Unbedingt. Auf gut Deutsch gesagt. Ich habe eine Frage oder vielleicht eine Idee. Du bist halb Marokkaner. Du sprichst wahrscheinlich auch Arabisch. Arabisch und Berbisch. Also, Arabisch und was? Berbisch. Berbisch, also perfekt. Und perfekt. Tumersikt. Bitte? Tumersikt. Okay. Das habe ich nicht verstanden, aber egal. Nee, Suppe und Tasch. Ja. Wäre es nicht eine irre Chance, okay, wenn, ne, ich überlege gerade, wäre es nicht eine tolle Chance, wenn du vielleicht bei so einer Flüchtlingsbetreuung mitmachen würdest? Dich würden die Leute sehr ernst nehmen. Du könntest die beraten, was sie machen sollen. Du sprichst die Sprache, du kennst einen Teil der Mentalität. Ja, da hast du ja auch recht. Aber die Sache ist, wer will das denn finanzieren? Dass das ist du, ja auch nochmal die Sache. Naja, dass du ehrenamtlicher Helfer wärst, du sollst es nicht hauptberuflich. Ja, das wäre ja gar kein Problem, das mache ich selbstverständlich. Dann erkundige dich doch mal. Mein Kollege Ferhut ist zurzeit am Studieren und das war auch sein Ziel. Ich glaube, Karim, dass die Stadt Düsseldorf dich mit Kusshand aufnimmt, wenn du dich da bewirbst. Ja, das mache ich dann auch, Domian. Hoffe ich mal, wenn es alles gut läuft. Ja. Ich wollte mal nur halt Hallo sagen und ich finde dich echt, du bist echt ein prima Typ, ne? Danke, sehr nett von dir. Könnt mal nächstes Mal Eis essen gehen, wenn du willst. Wenn ich in Düsseldorf bin und du siehst mich, dann sprich mich an. Okay. So machen wir. Noch was, mein Kollege Gabriel wollte dir viele Grüße nochmal schicken, weil du bist echt cool. Okay, vielen, vielen Dank. Okay. So, das war der Karim und der Kollege. Und hier geht es weiter mit der Inge. Und die Inge ist 58. Guten Morgen, Inge. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Inge, um was geht's bei dir? Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen kann. Vielen Dank. Ich freue mich, dass du da bist und wir reden können. Okay. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich dir von meiner dreijährigen Beziehung mit einem Psychopathen erzählen möchte. Mhm. Mit einem Psychopathen? Das mit klingt, einem Psychopathen. Das klingt dramatisch und... Das ist sehr dramatisch und tut auch ganz doll auch jetzt noch weh. Du bist nicht mehr mit diesem Mann zusammen. Nein, der Mann hat jetzt ein neues Opfer gefunden seit kurzem. Erzähl mal von den 3 Jahren. Ja, und zwar, es geht darum, ich war 28 Jahre verheiratet. Mein Mann hat mich dann von heute auf morgen verlassen. Dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen und war kurz in der Psychiatrie und in der Tagesklinik. Ja. Habe ich eine Arbeit gefunden in einer Gaststätte, nee, in einem Kiosk, so mit Ausschank. Mhm. Und dort habe ich diesen Mann kennengelernt. Mhm. Wie alt war der? Er war 47. Mhm. Mhm. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe mich Hals über Kopf in diesen Mann verliebt. Also der erste Eindruck war gut? Ja, er sah ganz gut aus, mhm, also wirklich hübsch und so. Mhm. Und hat mich auch mal ganz lieb angeguckt dort und so. Mhm. Ja, und dann irgendwie kamen wir dann zusammen und ich kann sagen, ja, es war wie im Traum. Er hat mich auf Händen getragen, wie im Märchen. Er hat sich mit mir viel unterhalten. Plötzlich hatte er meine Interessen und das war so, als ob sich zwei Seelenverwandte finden. Wie lange hielt denn die gute Zeit an? Die gute Zeit, die hielt vielleicht 4 Monate an. Und wann brach es um? Ja, und dann brach es irgendwie aus. Wir waren gerade auf dem Weg im Auto zu meiner Tochter und er hat mich angeschrien aus irgendeinem belanglosen Grund, aber richtig dolle und sein Gesicht war auch so ein bisschen dabei entstellt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Mhm. Ja, und damit fing es dann an. War er noch krankhaft eifersüchtig Und dann hat er mich kontrolliert, mich beschuldigt, mich verdächtigt, dass ich irgendwas mit anderen Männern hätte und so. Hat er dich geschlagen? Nein, er hat mich nicht geschlagen. Was war das Schlimmste? Was du aber ich muss sagen, er hat Drogen genommen, also Amphetamine, und er hat gekifft. Das habe ich aber nicht gewusst, als ich ihn kennenlernte. Aha. Und ich habe das dann, das wurde ja dann immer schlimmer, auch seine Eifersuchtsattacken. Er hat dann meinen Müll durchsucht. Und selbst wenn ich auf Toilette gegangen bin und da ein bisschen länger war, dann hat er gemeint, ich schreibe irgendwelchen Männern mit Handys. Mhm. Ist er hinterher gegangen, ob er da irgendwelche Gerüche aufnehmen kann. Oder er hat sich in mein Bett gekniet, hat da nach Haaren gesucht. Weil er wollte mir unbedingt irgendwas unterstellen. Mhm. Aber es war nichts. Und das war dann immer, wenn er mich so doll beleidigt hat oder was, dann habe ich gesagt, ich möchte, dass er geht. Dann haben wir uns ein paar Tage nicht gesehen. Und wenn er dann wiederkam, dann hat er alles hier kontrolliert, hat meine ganze Wohnung, hat mein Telefon alles kontrolliert und so. Und ich habe das immer eigentlich auf die Drogen geschoben. Gott sei Dank bist du nicht mit ihm zusammengezogen. Oder kommt das noch? Das wäre aus finanziellen Dingen auch nicht gegangen, denn er hat ja nie gearbeitet. Und ich war durch die Trennung von meinem Mann auch in Hartz IV gefallen. Ja. Und es war aber so, dass er oft bei mir war, er hat bei mir gegessen, er hat bei mir getrunken. Nur sind drei. Hat praktisch von dem bisschen, was ich hatte, immer genommen. Nur sind aber drei. Nie irgendwie was dazugegeben und so, ne? Ja, nur sind 3 Jahre ja eine sehr lange Zeit. Ja, was es war ja auch so, ich habe in den 3 Jahren immer wieder in regelmäßigen Abständen, ich habe immer wieder Schluss gemacht. Mhm. Weil nicht nur, dass er mich verdächtigt hat, er hat mich auch beschimpft mit was weiß ich, Schlampe, er hat mich angespuckt, also er hat alles gemacht. Kannst du sagen, was für dich das Schlimmste war in diesen 3 Jahren? Ja, das Schlimmste war, ich muss es so sagen, dass ich das überhaupt so lange mitgemacht habe, war, weil ich einsam war. Mhm. Ich bin jetzt auch einsam, ich bin ganz alleine. Ich bin einfach einsam. Mhm. Und deswegen habe ich ihn auch immer wieder, er kam dann vor die Tür und hat gebettelt nach ein paar Tagen, ich liebe dich doch und wird alles wieder so wie früher und so. Mhm. Und ich habe ihn immer wieder geglaubt. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zuletzt immer eine Hoffnung gehabt, dass es wieder so wird, wie es mal war. Dass er vielleicht aufhört mit den Drogen, dass wir ein Happy End haben. Was war das Schlimmste, Inge? Ja, was war das Schlimmste? Das Schlimmste ist jetzt. Jetzt ist das Schlimmste für mich. Und zwar jetzt, dass ich begriffen habe, dass er ein Psychopath ist, dass er mich, was er alles mit mir gemacht hat, das geht jetzt erst in meinen Kopf so richtig rein. Mhm. Dass ich begreife, dass er der Mann ist, der andere Frauen Schmerzen zufügen muss, der sich davon ernährt, von dem Schmerzen. Seelisch Schmerzen. Seelische Schmerzen. Ja. Wie ist es am Ende eskaliert? Ja, wie ist es eskaliert? Es war so, dass ich vor einem Jahr die Diagnose Darmkrebs bekommen habe, operiert werden musste und so, und habe dann die Beziehung zu ihm abgebrochen. Mhm. Aber wir hatten immer noch SMS-Kontakt. Er hat immer noch SMS-mäßig, hat er immer noch geschrieben und dann wieder beteuert, er liebt mich und so. Und dann hat er diese andere Frau kennengelernt. Mhm. Und von dem Tag an, wo er mit dieser anderen Frau Kontakt hatte, brauchte er mich nicht mehr. Da braucht er keinen mehr, den er schikanieren kann. Da hat er eine andere Frau zum Schikanieren. Ja, und diese Frau, ich sehe das jetzt so, oder habe das gesehen so über Facebook, dass diese Frau himmelt ihn jetzt an, die vergöttert ihn. Mhm. Alles das, was ich getan habe. Und ich weiß genau, sie wird dasselbe erleiden wie ich. Machst du dir im Nachhinein Vorwürfe, dass du es so lange hast laufen lassen? Ah, ich mache mir dolle Vorwürfe deswegen, weil... Ja, ich bin am Ende. Ich bin total am Ende. Ich bin hier allein in der Wohnung. Ich habe keine Freunde hier im Wolfenbüttel. Ich habe niemanden. Ich laufe Tag und Nacht auf und ab. Mhm. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr zum Leben. Erst die Ehe, die nach so vielen Jahren dahin war und ich so unten war und jetzt wieder so unten. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich habe keinen Mut mehr. Inge, seit wann ist diese Trennung jetzt Fakt? Seit wann seid ihr getrennt? Naja, es ist so, dass er schon seit einem halben Jahr habe ich ihn in meine Wohnung nicht mehr reingelassen. Mhm. Weil ja immer wieder war so irgendwas, was weiß ich, er hat mit mir geschlafen und hinterher kamen dann irgendwelche Attacken, womit er mich verletzt hat. Und ja, du bist immer jetzt, wieder beschuldigt hat. Du bist ich konnte es nicht begreifen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ihn über alles geliebt. Das war alles. Du bist jetzt Aber ganz, er hat du, mir nicht geglaubt. Du bist jetzt ganz alleine und fertig und traurig. Und ja. Da bricht die ganze Vergangenheit zusammen, du machst dir Vorwürfe und hast eben keinen zum Austausch im Moment. Das verstehe ich. Ja, ich habe 2 Kinder, aber es ist so, dass ich mit den Kindern darüber auch nicht sprechen kann. Wissen die gar nicht, was passiert ist? Die wissen schon, was passiert ist, aber Ja, nicht ganz. Mhm. Das sind nur so einige Dinge und die haben ja auch immer gesagt, ich soll mit den Schluss machen. Liebe Inge, die Sendung ist gleich vorbei. Mhm. Ich möchte dich aber auf keinen Fall jetzt einfach hier so abservieren. Ich möchte dich bitten aufzulegen und wir melden uns gleich nach 2 Uhr nochmal bei dir, okay? Okay. Das machen wir so, bis gleich. Oh, danke. Alles Gute, tschüss. Oh, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Benjamin Vlies und morgen haben wir Themennacht und morgen heißt das Thema Geräusche. Gibt es ein spezielles Geräusch, das euch an etwas Bestimmtes erinnert? Was ist euer Lieblingsgeräusch? Bis morgen 1 Uhr. Macht's gut. Ciao, ciao.